schwarz, das soll unser Outfit sein. Ob auswärts oder zu Hause, wir stehen zu unserem Verein. Egal ob nun die Sonne scheint oder auch mal Regen fällt, tragt ein lautes Dynamo hinaus in die Welt. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein. Dynamo, Dynamo, wird stets ein Teil meines Lebens sein. Dynamo, Dynamo, mit Herz und Seele sind wir dabei. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein. Das Herz voll schwer, die Ohren bluten, man will am liebsten nichts mehr sehen. Dann rappeln wir uns wieder auf, der Weg muss nach oben gehen. Denn es gibt ein Fieber, das in jedem von uns schmeckt, das unser Fußballherz immer wieder neu erweckt. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein. Dynamo, Dynamo, wird stets ein Teil meines Lebens sein. Dynamo, Dynamo, mit Herz und Seele sind wir dabei. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein. Dynamo, Dynamo, wird stets ein Teil meines Lebens sein. Dynamo, Dynamo, mit Herz und Seele sind wir dabei. Dynamo, Dynamo, ja das ist mein Verein.